Hola, ¿qué tal? Willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg beginnt hier die Ausgabe Nummer 24 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Nach der Sommerpause, in der im Juli und August alte Mixtape-Sendungen auf OS Radio wiederholt wurden, bin ich mit Neuigkeiten in der neuen Radiosaison 2021-22 zurück. Bisher war das Motto, neue Erscheinungen und Klassiker von spanischen Bands zu hören. Jetzt wird Mixtape German Version ein Mixtape angepasst, das ich auf drei spanischen Radiosendern sende. Ohne dabei den Fokus auf spanische Bands, aber auch auf Bands aus anderen Ländern zu vergessen. Mixtape ist international, mit neuen Songs und Klassikern aus dem Punk-, Rock- und Metal-Szene. Begleite mich für diese zwei Stunden bis 22 Uhr. Den Anfang macht das Punk-Rock-Kollektiv The Crew, das mit One Voice eine Punk-Rock-Inne für Einigkeit veröffentlicht hat. Zur Crew gehören die legendären Punk-Rocker von den Bands Pennywise, Suicidal Tendencies und Rancid. Ja, unverwechselbare Stimmen, um diese One-Voice-Song zu genießen. Viel Spaß! Aus dem Debutalbum Slingshot Anthems von Duo Champ. Wir fahren jetzt nach Mallorca, um We The Riot zu hören. One Minute Lifetime aus dem EP We The Riot. Ich habe vor ein paar Tagen Post von einem Power-Trio aus Spanien bekommen, Zoster. Die Band gibt es seit 2020, das heißt, erstmal nicht so lange. Und Mitte in der Pandemie, da haben eine Menge Zeit im Proberaum und im Studio verbracht und haben auf jeden Fall Repertoire für einen ganzen Gig. Sie wollen aber erstmal warten, bis die Leute ständig Konzerte genießen können. Ne? Sie schreiben, da haben auf keinen Fall was gegen Konzerte, wo die Leute sitzen müssen. Aber klar, das wäre das allererste Konzert auf der Bühne. Und sie haben gesagt, ja, wenn, dann wollen wir das richtig machen und richtig genießen, aber dann, wir warten erstmal. Wir hören dann aus dem ersten EP von Zoster algo distinto, etwas anders. We'll be right back. puños contra la pared, sale un chorro de sangre a romperse la piel. Me alejo de todo pa' no joderos, te dicen te quiero y te quieren lejos. Creo que no voy a llegar a viejo, pero todos temen que se arrugue el pellejo. Ya no confías en el hombre de traje y él no se fía de tus tatuajes. Convives con mentes cerradas que cortan tus alas y hacen que te rebajes. Creo que no hay droga ni brebaje que afloje la marcha de este viaje. Que todo va deprisa y la barca no te avisa, le debo a que te dejes el equipaje. No sé ni quién soy. Reviento. Solo busco algo distinto. Quieren que me abra y no puedo, es como rascar el cemento. Necesito algo distinto. Sigo buscando y no encuentro, ¿cuándo se acaba este cuento? Solo busco algo. Das ist eine Alternative-Rock-Band, die 2015 in Martos Jaén in Andalusien gegründet wurde. Sie schöpfen aus den Quellen von Rock, Punk, Indie, um ein abwechslungsreiches Album zu machen. Nach dem Garage-Sound von What You Say, was wir gerade gehört haben, gibt es jetzt den neuen Single En el Sur, im Süden, mit andalusischem Rock-Sound, hier in Mixtape in OS Radio Surrealistas. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que los folquen a ellos también. Juntaremos las voces con un solo poder, que seguimos, seguimos, seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer, ni evitar que esta noche lo pases bien. Wecker von Weckerhead und Savage Blood und ihr hört Mixtape Radio auf OS Radio. Mercedes an den Reglern. Morgen am 19. spielen wir mit Weckerhead im Rahmen des Hafensommers und Zivilcourage am Speicher 2 in Osnabrück. 16 Uhr ist Einlass, 17 Uhr Beginn, Zivilcourage, Punkrock aus Emsland und wir zelebrieren Motorhead, dass es sich nur so gewaschen hat. Kommt einfach rum, es gibt noch ein paar Tickets an der Abendkasse. Ja, wie gesagt, 16 Uhr Einlass, 17 Uhr geht's los. 20 Uhr ist Feierabend, hört einfach um 19.30 Uhr auf zu trinken, dann könnt ihr am nächsten Montag wieder arbeiten gehen. Rock'n'Roll! sagt. Wir wollen, dass die Musik uns etwas überragt. Wir wollen mit euch feiern, dass es nicht mehr geht. Wir lieben Motorhead, wir lieben Motorhead. Wir lieben Motorhead, wir lieben Motorhead. Wir lieben Motorhead, denn wir sind der Clash. Wir sind Wackerhead, wie Wecker schon erwähnt hat. Übrigens, danke für deinen Besuch hier im Mixtape. Morgen ab 16 Uhr Civil Courage und Wackerhead live im Hafen Sommer Osnabrück. Ich werde es nicht verpassen. Es ist Zeit, Motto Jesus mit Hellbreaker hier zu hören. Together, between the angels and the heavens. das Vergnügen, euch im Mixtape die fünfte Single der Navarra Hardcore Trash Band Mosh zu präsentieren. Vor einigen Tagen wurde endlich das lang erwartete neue Album der Band mit der Name Vertigo veröffentlicht. Wir hören Entre Mis Manos. Gleich danach Onza mit La Razón. Und bleibt dran, es kommt noch was Neues von Iron Maiden hier in Mixtape. endlich ist da. Nach dem Single The Writing on the Wall, Iron Maiden, hat ihr 17. Studioalbum veröffentlicht, Senjutsu. Wir hören Stratego aus dem Album, gefolgt mit einem Musikblock bis 21 Uhr. Dann bekommen wir aktuelle Informationen von der Redaktion von OS Radio und gleich danach geht es hier weiter. Bis 22 Uhr mit mehr Bands und nicht nur aus Spanien, hier in Mixtape. How do you read? Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Tell me. Hola, ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit weiteren Neuigkeiten aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene ab dieser neuen Radiosaison. Nicht nur aus Spanien. Bis 22 Uhr werden wir Neues hören von Blondie, Dover, The Stranglers, Mago de Oz, Green Day und viele anderen. Wir fangen mit einem Cover an. Es ist ein Cover von einem Hit der Mitte 90er von Beck, Loser. Das ist die Version von Mudvayne's Frontman, Chad Gray and Violent Idols. Split it up! So you're on the door. Punk aus Bilbao. Sie sind Shock mit sechster Generation aus dem ersten Album von 2018. 2020 gab es den zweiten. Und wie man sieht auf der Facebook-Seite, sind im Studio und scheinbar haben etwas Großes vor. Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Ende Juli bekam ich das Lied, die wir gleich von der 59 Sound hören werden. Sie kommen aus Malaga mit Frontman aus Utrecht, Ex-Sänger von der Grunge-Band Man Made Ivory. Und aus dem letzten EP, genau, kommt dieser Song mit 5 Lieder, Miles Away, The 59 Sound. We'll be right back. Tires of Pan Tank mit Only the Brave haben wir die Band aus Chicago mit dem spanischen Frontman Fierce Atmospheres gehört. Amerikanische Power Metal mit dem spanischen Akzent. From Ashes. Das ist der erste Single vom zweiten Album The Speed of Drums, die seit gestern auf dem Markt ist. Ganz neu ist auch das Album von Mago de Oz. Wir hatten schon mal ein paar Songs, ein paar Singles davon gehört hier vor dem Sommer. Und jetzt ist endlich da. Bandera Negra, so heißt auch das Lied. Danach geht es weiter mit Gato Ventura und ein cooles Cover vom Klassiker La Llorona. Sie machen hier mit Gisela Hidalgo und die Band Hora Zulu. Gefolgt vom Klassiker von Kiss Rock'n'Roll All Night, gecovert live von Green Day. Genieße jetzt diesen Musikblock in Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio. Viel Spaß! We'll be right back. las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas, piel del mar, de perlas su mirada, sus manos temporal. Esta noche los vampiros somos dueños de tu sangre, de tu alma, escóndete. Esta noche el puerto será un cementerio. Somos hijos de la noche y del dolor. Vengarán. Tantos años perdidos. Robarán. Todo aliento vital. Volverán. De la muerte y del frío, pues soy lo perdido. Vienen a buscar. Rugen las velas y el viento. Bye. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Rock and roll all night and party every day! Clásico, der Klassiker von Kiss, Rock and Roll All Night, live from Hella Mega Green Day. Und von Green Day zu den Punk-Ikonen der Stranglers. Die haben ein Video zu ihrer neuen Single This Song veröffentlicht. Der Song von kommendem Album Dark Matters. Darkened room and sealed the lid with an industry standard glue. Make the box into a silent tomb with all these photographs and pictures of you. Take it in a car in someone else's front room. This song will get me over you. Lift me up and take me out of you. This song that says that she'll hurt you once or twice, but she'll never be. This song will get me over you. Take the box to uncharted seas, far away from all humanity, and swear the crew to absolute secrecy. Über Dover. Über Crowdfunding wurde Geld gesammelt, um das Projekt Dover Die for Rock'n'Roll zu finanzieren. Es ist ein Dokumentarfilm über und mit der Band aus Madrid. Die erzählt die Geschichte von Anfang von Dover 1993 bis der Trennung nach den Compilations 2018. Der Dokumentarfilm wird in den Kinos und später auf Streaming-Plattformen zu sehen sein. Wahrscheinlich, auf jeden Fall geplant ist für Februar 2022. Beste Gelegenheit hier ein Mixtape Dover mit dem Song Die for Rock'n'Roll aus dem Album The Flame von 2003 zu hören. Yeah.

von Mixtape. Ich hoffe, du hast dabei viel Spaß gehabt. Notiere schon den nächsten Termin. Das ist am 16. Oktober in genau 4 Wochen. Den Podcast kannst du bald hören und den Link auf der Facebook-Seite der Sendung finden. Dort werde ich es gleich oder später teilen, genau wie die Playlist. Mixtape Mercedes Herrada, so heißt die Seite auf Facebook. Du kannst mich auch schreiben, wenn du eine Band hast. Die Adresse findest du es auch dort auf der Facebook-Seite. Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Wir hören gleich Reincidentes mit Hartos de Aguantar, die Band aus Sevilla. Fans und Freunde von den Toten Hosen coverten 1993 damit den Klassiker Schönen Gruß, auf Wiedersehen. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Dica sí, dica sí. Hartos de aguantar, pero no soltamos la caña sin pescar, sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar mis